Thank you.

alles in Schwung. Ob Ried oder Arm, ob alt oder jung, me hätt uns halt gern, wohin mir auch könnt, will mer bei dir. Und mir

der Schweiz, da sind wir daheim. Auf den Bergen, hoi, hoi. In der Schweiz, da sind wir daheim. Auf den Bergen, hoi, hoi. Da sind wir einmal in schönen Städten abgekommen und haben unsere lustige Bauernmusik mit uns genommen. Hei, oh, hei, hei, oh, hei, da sind wir daheim. Thank you. Musikfreunde, wir hoffen, dass Ihnen dieses Band gefallen hat und verabschieden uns von Ihnen mit der kleinen Polyband-Erkennungsmelodie.